wir haben Namen eingegeben von Polizeibeamten, deswegen tue ich das immer, wenn ich irgendwie auswärts bin, von Polizeibeamten, und auf einmal ist das Computerbild weiß geworden und dann schwarz und dann ging gar nichts mehr. Nur wegen diesen Namen. Und dann ist einer von der Telekom gekommen, weil dann auch bei dieser Box, wo da draußen steht, ne, wo DSL anzeigt, da waren auch alle Punkte weg. Und da ist einer gekommen von der Telekom, aber wir müssen 80 Euro bezahlen. Und der hat mir dann im Vertrauen gesagt und hat gemeint, das ist eingerichtet vom Staat, der überwacht es. Und wenn da irgendjemand ist, dem das nicht passt, wenn du da irgendwas eingibst, über irgendwas was rausfinden willst oder so, dann erscheint eine weiße Seite. Und wenn eine weiße Seite erscheint, bedeutet es eigentlich nicht, dass die Seite weiß ist, sondern eigentlich steht dort schon alles geschrieben, nur für dich ist es nicht einsehbar. Und wenn du dann noch weitermachst und nochmal irgendwas eingibst, um der Sache nachzuhaken oder so, dann kloppen die dich raus. Und dann hat er gesagt, wir haben gerade in Freiburger Umgebung mal ganz viele solche Fälle. Und sogar von einem Studenten oder was ist da sogar der Laptop kaputt gegangen davon. Der hat müssen einen neuen Laptop kaufen. Und seine ganzen Studienarbeiten sind am Arsch gewesen. Wegen sowas. Das hat der von der Telekom mir dann im Vertrauen gesagt und hat gemeint, normal dürfte er mir das nicht sagen. Ja. Ja, so Sachen machen wir durch. Und das ist halt so. Das ist Freiburg und Umgebung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber die Leute sind verrückt. Ja, sowas ist für mich nichts Neues. Das ist für mich normal. Deswegen sind wir auch, sage ich jetzt mal, wir sind eine kleine Gruppe, sage ich mal, wo uns auch noch anders werden können. So ist es nicht. Erst jetzt, wo ich eben vor 6 Jahren habe ich meine Lebensgefährtin kennengelernt und erst jetzt, wo das der Ärger war mit dem Ladengeschäft, seitdem hat es wieder angefangen. Und dann richtig extrem, richtig extrem. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ja, wir haben schon manchmal Angst gehabt vor Polizisten, die dann auch andere Straftaten begehen könnten. Haben wir schon gehabt und wir sind auch schon dementsprechend bedroht worden. Nur ich bin hingegangen und habe mich vor diese Beamten hingestellt und habe gesagt, Leute, weil ich bin halt, ich war 4 Jahre bei Hells Angel dabei und ich war dabei, ich bin es nicht mehr. Schon seit 2,5 Jahren bin ich nicht mehr dabei. Ich habe einen Schlagstock im Auto liegen, ich habe einen Schlagstock rausgeholt und habe gesagt, noch einmal hält mich nur irgendeiner an, habe ich gesagt, dann ziehe ich gleich 2 Stück euch beide aus dem Auto raus und dann kriegt das er von mir. So dass gar keine Wäsche mehr passt. Mir interessiert es nicht mehr. Ich habe gesagt, ich lasse mir von euch nichts mehr gefallen. Wenn nochmal jemand neben mir anhält und mich bedroht oder meine Familie bedroht, dann komme ich zu ihm nach Hause und dann hole ich mir ihn und dann schlage ich ihm den Schädel ein. Eine andere Sprache verstehen die nicht. Und sie tun es trotzdem nicht. Sie tun trotzdem noch hintenrum mit anderen Mitteln und Wegen einen drangsalieren. Sie hören trotzdem nicht auf. Wir haben wirklich alles versucht. Wir haben rechtlich sind wir gegen die vorgegangen. Wir haben Anzeigen gemacht. Wir haben, oh Gott, Mann, wir haben so viel Geld in Anwälte gesteckt, dass unser ganzes Geld weg ist. Es hat nichts gebracht. Wir sind gegen Windmühlen gelaufen. Im Gegenteil, die haben uns ausgelacht. Die haben uns dreckig vor Gericht, dreckig ins Gesicht gelacht und haben gesagt, ja und, dann haben wir das halt gemacht. Und jetzt, so. Und dann stehen sie da als Bürger, die sagen, sie sind kriminell, dabei haben sie gar nichts getan. Und sie sagen, hallo, ihr seid die, wo kriminell seid, ihr habt es gerade zugegeben. Ja und, das war's. Aber die Anwaltskosten, die Gerichtskosten und so weiter, das müssten wir jedes Mal bezahlen. Das kostet ein Schweinegeld für nichts, dass am Ende nichts rauskommt. Ja, und das ist das Problem. Auch Öffentlichkeit, wir sind an die Öffentlichkeit, wir haben Sachen in der Presse gebracht, Breisach aktuell und so weiter. Ja, dann wird halt dann irgendwann mal so integriert, dass das einfach nicht mehr gemacht wird. Und dann kommen sie dorthin und wollen wieder eine Ahnung zu schalten. Heißt es, nee, wir machen es nicht mehr. Weil der Herr so und so von dem und dem Polizeirevier gesagt hat, wir dürfen es nicht mehr. Und weil der Herr so und so den und den und den kennt und mit dem und dem und dem schon zusammen ist und bla bla bla, deswegen, ja, So läuft es. Und hier unten, Breisach und Freiburg, ist das ganz, ganz, ganz schlimm. Wirklich. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Also, ich werde Ihnen da auch die Telefonnummer von der Frau Oertel mal mailen. Die kann Ihnen ein Lied singen, wirklich. Also, es ist wirklich eine richtige Katastrophe und es ist wirklich beschämend, weil eigentlich haben die unsere Existenz zerstört. Der Herr Amann ist auch hingegangen, also wir sind ja dann verdächtigt worden, dass wir diesen Brand gelegt hätten, aber dann ist natürlich ermittelt worden. Habe ich gesagt, ja, ermittelt doch, ermittelt, wir sind daheim im Bett gelegen, wir haben damit nichts zu tun, ermittelt. Da haben die ermittelt und ermittelt und ermittelt und ermittelt und es ist nichts rausgekommen. Letztendlich, nach einem Jahr Ermittlungen, wo nichts rausgekommen ist und sie nur einseitig gegen uns ermittelt haben, haben sie dann endlich das eingestellt auf Paragraph 170. Ne, dann ist es eingestellt worden. So, habe ich auch schon erleben müssen. Bin im Auto gesessen, kam ein Spezialkommando, hat mich aus dem Auto gezerrt. Sie mir ins Kreuz reingetreten, bis einer gebrüllt hat, das ist er nicht. Und so schnell, wie sie da waren, waren sie wieder verschwunden. Später habe ich dann rausgekriegt, weshalb. Irgendjemand hat angerufen und hat gemeint, er hätte mich in Aktenzeichen XY erkannt, ich wäre dann gesuchter Verbrecher. Sie sollen doch mal gucken, ich würde da im Auto sitzen, vorm Haus. Ja, und dann sind die gekommen und haben mir wirklich ohne Scheiß als so extrem Tür aufgerissen, mich raus. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und voll ins Kreuz getreten, alle da mit ihren Knarren da und ihren Masken auf, ja, und nicht so, was geht. Und bis der eine gebrüllt hat, das ist ich schon nicht. So, und dann ging das ganz schnell, dann waren die wieder weg. Ich habe auch schon Sachen erlebt, wie zum Beispiel Leute, die am Bahnhof in Freiburg zum Beispiel, Penner, die unerwünscht sind, da kommen zwei Beamte, die ziehen sich dann schöne Handschuhe an, vor den Augen der Leute. Und dann prügeln die den halbtot. Und dann kommt ein Polizeiwagen, dann wird er da reingeschmissen und dann ist der gute Mann weg. Klar, ich mag auch keine Penner, aber die sind halt nun mal da, aber ich kann die doch nicht zusammentreten und wegbringen. Aber das tun die, das ist Freiburg. So ist es. Also glauben Sie mir, hier ist richtig Katastrophe. Aber ich glaube nicht nur, dass das näher in Breisach und Freiburg ist, ich denke mal, das ganze Land ist verpestet. Das ist, ich weiß nicht, das ist wie ein Krebsgeschwür, sind diese Leute. Und das wird auch nie aufhören. Egal, was man dagegen tut. Man sieht es ja bei uns. Wir sind so weit, dass wir einfach sagen, wenn wir unser Geld zusammen haben, dann hauen wir ab von Deutschland, weil wir können nicht mehr. Es geht nicht mehr. Der Polizist Amann ist zum Beispiel hingegangen und hat überall in der Umgebung, obwohl feststeht, dass wir nichts damit zu tun haben, hat er ein Foto genommen, ein Benzinkanister, und früher habe ich in Raststätten und Tankstellen gearbeitet, ja, und habe wirklich gute Zeugnisse, sehr gute Zeugnisse. Und ich kriege nirgends mehr einen Job, weil er gemeint hat, er muss überall in jede Raststätte und Tankstelle im Umkreis von 100 Kilometer gehen, den Leuten mein Foto vorlegen und sagen, dieser Mann hat mit seiner Lebensgefährtin Brandstiftung begangen. Ich möchte wissen, wo der Kanister befüllt wurde. So. Ja. Das hat die gute Polizei Breisach getan. Tja. Und wenn ich irgendwo einen Job habe, weil ich ja in Frankreich lebe, dann irgendwann taucht die Polizei auf und dann gehen die, das haben die schon viermal gemacht, also ich habe schon vier Arbeitsstellen verloren deswegen, dann laufen die rein. Wir müssen den Chef sprechen. Dann gehen sie zum Chef, obwohl ich da bin. Sie sehen mich, aber sie gehen erst zum Chef und sagen, sie müssen den Herrn Scheel sprechen, in einer prekären Angelegenheit. Und der Chef natürlich zuckt zusammen und oh mein Gott, und was hat er denn getan? Ne? Ganz klar. Und dann heißt es, ja, können wir ihn sprechen unter vier Augen oder in einem abgeschlossenen Raum? Ja, dann werden wir als im Aufenthaltsraum, also so war es bis jetzt immer, dann geht es in den Aufenthaltsraum und dann kommen die Beamten, grinsen mich an, ziehen einen Brief aus der Tasche und sagen, Herr Scheel, wir konnten Ihnen den Brief nicht zustellen. Dann sage ich, und deswegen macht ihr so einen Wind hier? Nein, sie machen das deswegen, weil sie genau wissen, dass das keiner glaubt, dass sie nur wegen dem Brief hier waren. Das wissen die. Und dann gehen die weg. Und wenn dann der Chef fragt, ja, warum waren Sie denn da, dann sagen die immer, besprechen Sie das doch mit dem Herrn Scheel. Das tut dann das Ganze noch unterstreichen. So, und dann kommt der Chef natürlich zu mir und fragt mich und dann sage ich, ja, die haben mir nur einen Brief überreicht. Und dann sagt er, ja, ist klar, das glaubt kein Mensch. 2 Wochen später, Kündigung. Und so habe ich 4 Arbeitsplätze verloren. Tja. Und wenn ein Chef darauf nicht eingeht, dann ist zum Beispiel, also ich habe bei Präzisionsteile Häkel gearbeitet und der Chef hat gewusst, was er an mir hat und hat da auch nichts an sich rangelassen. Auf einmal, ich stehe gerade da an der Maschine, dann heißt es nur, Hände hinter den Rücken. Und dann drehe ich mich um und denke, das ist ein Kollege, der macht einen Scherz. Jetzt steht hinten einer mit einer gezogenen Pistole. Und dann sage ich, wie bitte? Was ist denn jetzt los? Hände auf den Rücken, Sie sind festgenommen. Ja, Handschellen angelegt und dann hat er mich durch den Riesenbetrieb geführt an den Handschellen zum Chef. Und der Chef hat dann gefragt, was los ist. Ja, der Mann hat am so und so vielten um so und so viel Uhr eine Tankstelle überfallen, ist dann beim Flüchten mit dem Motorrad, hat er eine Frau fast tot gefahren und ist dann geflüchtet. Und dann sagt der Chef, ja, einen Moment mal, wann soll das gewesen sein? Dann sagt er ihm den genauen Tag mit Datum und so und dann sagt er zu seiner Sekretärin, lassen Sie doch mal Herr Scheel sein Ding, weil ich bin sicher, der hat da gearbeitet. Und dann kam raus, ja, ich habe da gearbeitet. Das hat ihnen immer noch nicht gereicht. Das hat ihnen nicht gereicht. Obwohl wir mit Stempelkarte und allem und mit Videoüberwachung, er will trotzdem mein Motorrad sehen. Dann hat er trotzdem mein Motorrad begutachtet in der Garage. Und ich bin mir sicher, es hat überhaupt gar keinen Überfall stattgefunden. Sondern die wollten einfach nur ein Foto von meinem Motorrad machen. 100%. 100%. Da bin ich mir 100% sicher. Tja, aber das Geschwätz in der Firma war dann so groß, dass der Herr Häkel dann nach 2 Wochen zu mir kam und hat gesagt, ich muss dich leider entlassen. Weil die denken alle, du bist ein Schwerstkrimineller. Tja, also das war so. Und zwar, weil wir gemobbt werden und dann wollte ich über diese 5 Beamte, über denen ihre Namen, wollte ich was rausbekommen. Ganz einfach. Also haben wir gedacht, jetzt geben wir doch einfach mal denen ihr Name ein und Polizeirevier Breisach zum Beispiel. Ne? Also haben wir das gemacht, weil wir wollten einfach irgendwas über die wissen, warum die das machen, weil wir kannten die ja nicht. Also sind wir hingegangen und haben nur den Namen Raimund Ammann eingegeben und dann ist also eine weiße Seite gekommen und dann bin ich hingegangen und habe dann oben weggeklickt, ja, und habe dann praktisch nochmal neu eingegeben und habe einen anderen Namen eingegeben von seinem Kollegen Toni Rauch, auch ein Polizeibeamter Breisach. Und auf einmal macht es Klick, Klick und der Bildschirm war schwarz und dann ging gar nichts mehr. Das war's, Ende Gelände. Und von dort an gingen dann auch, da leuchten immer 3 Punkte, DSL und so, und die waren dann auch weg. Und dann dachten wir, okay, wir lassen das jetzt aus, dann kommt es schon wieder. Und nach 2 Tagen hat sich da halt nichts getan. Also haben wir die Telekom angerufen. Und dann kam einer von der Telekom und der hat dann eine Seite, hat er dann wieder müssen alles neu einrichten und hat 80 Euro gekostet. Und hat gemeint, also ist ganz klar, das kommt vom Staat her, also die überwachen das. Und wenn du jetzt irgendwie was, wenn du jetzt zum Beispiel dort einen Namen eingibst von denen, dann gucken die über diese Adresse, über die IP-Adresse, wer das wissen will. Und wenn das denen nicht passt, wer das ist, der das wissen will, dann kann sein, dass die Seite schwarz wird und dann ist der Computer am Arsch. Also die schicken dann wie so ein Virus. Und also wir haben das, ich habe es geglaubt, aber meine Frau, also meine Lebensgefährtin hat es nicht geglaubt. Und auch deren Schwester hat es nicht geglaubt, bis das sogar in der Zeitung gestanden ist, dass das so gemacht wird. Das ist die BZ, Badische Zeitung, da stand es mal drin, oder? Ja, genau. Und da, nee, das habe ich nicht. Bitte? Wie lange? Wie lange ist das her ungefähr? Nur nicht so arg. Januar. Im Dezember war es? Dezember oder Januar? Wissen Sie noch die Überschrift? Nee, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass da drinne gestanden ist, dass mehrere Anwälte in Freiburg haben sich zusammengeschlossen und haben dagegen geklagt, weil das ganz oft vorgekommen ist, dass der Staat sowas gemacht hat. Also das war irgendwie, ist da schon was vorgekommen, ne? Ja, das ist, wie gesagt, was will man dagegen tun, ja, wenn ich sehe, dass sogar die obersten Staatsleute kriminell sind, ja. Es ist einfach so. Wenn ich jetzt gucke, da dieser Wolf, und das ist nur die Spitze, das ist nur die Spitze, das ist eigentlich, was sie mit dem gemacht haben, das ist eigentlich lächerlich. Ja. Ja? Das ist eine Lachnummer. Im Gegensatz, was die unten drunter tun, da würde ich lieber mal Schlucken bekommen. Ja, weil die sind nämlich mal richtig kriminell und das ist meine Meinung. Und ich denke mal, dass ich da nicht Unrecht habe. Oder was meinen Sie dazu? Hunderttausende wissen das. Ja, ja. Und keiner tut was. Aber warum? Keiner? Einer, zwei, hundert, was bringt's? Nichts. Schauen Sie, wir rennen so lange gegen die Tür oder gegen die Wände. Wir eigentlich bloß das Bundesland wechseln brauchen. Na toll. Super. Ich muss das tun. Ich muss weg aus meinem Land. Das ist mein Land. Warum muss ich gehen? Wegen der. Aber es ist soweit. Ja, das ist richtig. Aber das kann es doch nicht sein. Also muss ich mein Land doch verteidigen. Tut mir leid, ich bin ein rechter Bürger. Also nicht in dem Sinne recht, aber aufrecht, sagen wir es so. Ne? Ja. Also ich bin ein aufrechter Bürger und ich dulde sowas einfach nicht. Ganz einfach. Und wenn ich halt, was weiß ich was, 6 oder 10 Jahre weggesperrt werde, und jetzt ist für mich nur ein anderer Ort. Wir rennen hier gegen Windmühlen und es passiert gar nichts. Und wir sind halt jetzt so, dass ich halt einfach sage, okay, wenn wir die Kohle haben, dann gehen wir. Und dann gehen wir richtig weg, richtig weit weg. Weit weg von Deutschland, weit weg von diesen Ländern überhaupt. Weil, wenn, dann richtig. Ja, und, aber ich finde halt, das ist halt keine Art und Weise, weil, ja, ist halt traurig, ja, dass man das machen muss. Aber wie will man es sonst machen? Man kann sich nur mit Gegengewalt praktisch dagegen wehren. So sehe ich das halt, ne? Mhm. Und wenn ich halt sehe, dass zum Beispiel in Freiburg zwei Drecksbullen einen Babystrich unter Kontrolle hatten und der, wo die Kohle einsammeln musste, ja, weil die Bullen ihn beauftragt haben dazu, den haben sie weggesperrt für 8 Jahre und die zwei Bullen sind strafversetzt worden nach Stuttgart. Und dann frage ich mich, was ist denn das für eine Nummer? Wo das stand, das weiß ich nicht, aber das ist jedem bekannt. Da gab es riesen Gerichtsverhandlungen, da gab es ein riesen Ding. Die haben ganz in Freiburg gab es einen Babystrich. Und das haben zwei Bullen unter Kontrolle gehabt, diesen Babystrich. Die haben praktisch 13-, 14-jährige Kinder erpresst. Sie sollen auf den Strich gehen, ansonsten, weil die wollten irgendwie in eine Lagerhalle einsteigen mal oder was. Und da haben die erwischt und haben gesagt, wenn ihr jetzt für uns das nicht macht, dann gehen wir zu euren Eltern und Polizei und dann kommt ihr ins Gefängnis und eure Eltern auch und so und haben die Kinder erpresst und die sind auf den Strich gegangen für die. Und ein Zuhälter, den sie da hatten, ja, so ein Typ, der hat die Kohle eingesammeln müssen, ja. Ganz einfache Sache. Oder ein anderer Drecksbulle aus Freiburg. Geht hin, räumt die Asservatenkammer leer, ja, und verkauft die Drogen, vercheckt da in Freiburg auf der Straße. Ey, was für eine Nummer. Und er ist Kriminalhauptkommissar gewesen. Was für eine Nummer. Ja, haben sie erwischt. Durch Zufall. Ganz einfach. Er hat das Zeug gegen Zucker ausgetauscht. Na, tolle Nummer. Und was ist ihm passiert? Nichts. Nichts. Nichts und nochmal nichts. Da unten wohnt ein Schließer. Der hat meine, also nicht meine, sondern die Harley Davidson von meiner Lebensgefährtin zusammengeschlagen. Wir haben sogar Beweisfotos. Der hat einen Schaden von 3.500 Euro verursacht. Ja und? Das interessiert niemand. Machen Sie doch was! Machen Sie doch was! Wissen Sie, was gesagt wurde? Falsche Verdächtigung. Dann können wir Ihnen noch eine reindrücken wegen falscher Verdächtigung. Komm, wir machen es für Sie. Ja. So waren die da drauf. Dann habe ich gesagt, nee, ich regel das anders. Man trifft sich immer zweimal im Leben, hat mein Vater immer gesagt. Ich habe mal eine Werkstatt gehabt, eine kleine. Und da habe ich, ich war derjenige, wo bei den Motorrädern alles, was lackiert war, habe ich den Lack weggemacht und habe das so poliert, dass das aussieht wie verchromt. Also ganz schön, ne? So die Griffarmaturen und so, sowas habe ich alles gemacht und habe da so mein Geld mit verdient, ne? Und eines Tages kommt einer mit seinem Moped angefahren und meint, ich soll ihm das machen. Ich sage, ja, das kostet so und so viel, ich schreibe dir dann halt eine Quittung, weil ich kann keine Rechnung schreiben, ich weiß nicht, ne? Ich schreibe dir, nee, du machst es ohne. Und dann sage ich, nee, das kann ich nicht machen. Dann sagt er, doch, ich bin Polizist. Und dann sage ich, ach, Polizist? Und habe ich gesagt, dann schon zweimal nicht. Und habe ich gesagt, ich mache keine Schwarzarbeit. Dann sagt er, dann stellt er sich vor mich hin und sagt, dass solche Leute wie du gehören weggeschlossen fürs ganze Leben und der Schlüssel gehört weggeschmissen und ich werde dafür sorgen, dass das so passiert. Dann habe ich gesagt, verpiss dich vom Hof, hau ab. Ja, so sieht's aus. Sie können gar nichts machen. Was will man machen? So wie der Mann jetzt gesagt hat, er muss gehen, er muss weg, dass er in Ruhe gelassen wird. Unfassbar. Ha, da fällt mir gerade was ein. Haben Sie schon mal jemanden kniend erhängt gefunden? Nein. Nein? Aber im Dreifach gibt's das. Ja. Und das Komische ist, also, wir hatten unseren Laden direkt am Rhein. So. Und auf einmal kommt ein junger Mann an und brüllt rum, Hilfe, Hilfe, Hilfe, dort hinten in dem Wäldchen, da ist einer, der kniet und ist tot. Aufgehängt. Der hat einen Strick um den Hals. Sei er bestimmt nicht ganz dicht im Kopf. Was erzählst du denn du für eine Kokolores, kniend, hängt da? Doch, doch, doch, doch. Ich soll die Polizei rufen. Habe ich gesagt, mach du das mal selber, ich will mit denen nichts zu tun haben. Und dann guckt er mich ganz verdutzt an und sage, da hinten ist ein Münztelefon, da kannst du anrufen, juckt mich nicht. Und dann ruft er an, zu diesem Wäldchen gibt es zwei Wege. Der normale Weg, wo jeder kennt, und ein Weg, wo eigentlich fast keiner kennt und es auch fast, also sehr schwierig ist, daran zu kommen, nur wenn man den genauen Weg weiß. So, und was raten Sie, was passiert ist? Ich habe nämlich zu meiner Frau gesagt, habe gesagt, jetzt bin ich gespannt, wie rum die Bullen fahren, wenn die kommen. Da bin ich mal gespannt. Fenster unten, Arm draußen, mit 20 Sachen ganz gemütlich den Schleichweg gefahren. Hinten rum. Und zwar nicht den offiziellen Weg, sondern da, wo man wirklich nicht weiß, ob das dort ist. Also wenn man nicht das schon vorher weiß, dann fährt man dort nicht hin. Dort hinten rum, das macht man nicht, das ist Quatsch. Sondern man fährt vorne rum am Rhein, dann hätte man den genau gesehen. Und dann hätte man direkt drauf zulaufen können. Nein, sie haben das andersrum gemacht. Tja, und das ist halt sehr, sehr merkwürdig, ne? So, und dann ging das ungefähr eine ganze Stunde und auf einmal kommt die Kriminalpolizei angeprescht mit quietschenden Reifen um die Kurve und überall. Ja, man konnte keine Spuren mehr feststellen. Man hat nur einen Pistolenlaufabdruck an seiner rechten Schläfe entdeckt und der Mann hat sich wohl kniend erhängt. Selbstmord. Angeblich. Tja, so ist das abgetan worden. Und darüber ist auch nichts dann in der Presse erschienen. Tja, so läuft es ab. Das ist Breisach. Es ist auch so ein Dings rausgekommen, dass ich glaube, 3% aller Straftaten in Breisach werden nur aufgeklärt oder so. Mhm. Die Polizeibeamten dürfen nirgends mehr essen gehen, weil sie die Geschäftsleute erpresst haben. Ist auch rausgekommen. Da haben sie von der Dienststelle haben sie den, also von der übergeordneten Dienststelle haben sie das aberkannt bekommen, sie dürfen nirgends mehr Essen holen gehen, also nicht mehr zum Türken Döner holen oder Pizzeria, Pizza essen, dürfen sie alles nicht mehr, weil aufgedeckt wurde, dass sie die Leute erpresst haben. Entweder du gibst uns oder du hast Ärger. So läuft es in Breisach. Gibt es darüber Zeitungsberichte? Nein, sowas erscheint nicht, weil die Badische Zeitung sowas nicht drucken darf, weil die Badische Zeitung mir gegenüber gesagt hat, sie müssen sich immer die Erlaubnis vom Herr Ammann holen, vom Raimund Ammann, der eigentlich nur ein kleiner Bulle ist, Aber Sie müssen sich von dem die Erlaubnis holen, wenn Sie sowas drucken dürfen. Ob Sie sowas drucken dürfen. Hihi. Ja. So läuft es. Toll, ne? Dann ist es eine OCF. Kenne ich mich nicht aus. Organisierte kriminelle Formation. Gucken Sie nach im Internet. Ja, das glaube ich. Liebe im Gesetz. Ja. Ich habe zum Beispiel einen. Liebe im Gesetz. Ich habe einen Italiener in Breisach. Da kommt der Herr Kiss. Jeden Freitag darf der mit seiner Familie dort gratis essen. Und ich habe das mitbekommen, da habe ich gesagt, du sag mal, Elfisio heißt der. Und dann sage ich, du sag mal, Elfisio, was ist denn hier los? Und er sagt, ah, weißt du, lieber, ich habe keine Ärger mit die Helmut. Und dann sage ich, wie Helmut? Ja, kennst du nicht die Helmut, die Kisten? Und dann sage ich, du nennst den schon beim Vornamen. Ja, ja, immer jeden Freitag kommt und esse bei mir gratis. Keine Probleme mehr, ich habe keine Probleme mehr. Ich sage, ah, toll, super. Das ist aber in meinen Augen schmieren. Ja, aber das ist normal. Und es weiß jeder. Der Herr Kies hat sich auch seine ganze vorm Haus alles fließen lassen von Schwarzarbeitern. Und es interessiert niemand. Die lachen noch, die lachen einen aus, der lacht. Ich spreche ihn drauf an auf offener Straße, sage Herr Kies, so und so und so und so. Sie machen doch das und das und das, Sie haben das und das gemacht und zugegeben. Da lacht er. Sagt er, ja und? Ja. Ja. Keiner macht was. Ah ja, hallo. Ich bin der Pechvogel aus Königsbrunn, Christian Schäfer. Wenn diese Nachricht Sie erreicht, bin ich nicht mehr. Diesen Schritt musste ich unternehmen. Das ist irre. Also ich kann Ihnen garantieren, bevor ich nicht mehr da bin, sind viele andere nicht mehr da. Glauben Sie mir. Und es interessiert mich dann nicht, ob dann alle hinterher sagen, oh mein Gott, warum hat er das getan? Es interessiert mich dann einfach nicht. Sondern die sind dann einfach weg. Ganz einfach. Tja. Weil ich lasse mir das nicht gefallen. Ich weiß zum Beispiel von ich war im Charter Konstanz und ich bin nur rausgegangen, weil das Kader Konstanz gewechselt hat nach Singen. Und deswegen bin ich dann rausgegangen. Dann war das für mich halt nicht mehr, ja, ich wollte halt. Es ist so, dass Reutlingen und Singen, die haben richtige Probleme gekriegt mit der Polizei. Also Singen hat irgendwie die ganzen. Die haben ja früher Security-Dienst gemacht und so. Und die sind hin und haben die Firma zugemacht. Und die Leute, wo dann Arbeitslosengeld wollten, haben sie das auch nicht gegeben, weil sie ja angeblich Hells Angels zugeordnet werden. Und bei mir, also unsere die Ermittlungen gegen uns, hat man auch dahingehend geführt, um praktisch mir nachzusagen, ich wäre Hells Angels singen. Habe ich vor Gericht gesagt, es tut mir leid, ich muss Sie leider enttäuschen. Ich bin nicht mehr dabei. Es ist einfach so, ich bin in gegenseitigem Einverständnis, bin ich gegangen und damit ist die Sache erledigt, fertig. Ja, und es ist, weil ich, ja doch, Sie gehören laut Kriminalpolizei Singen, gehören Sie nach Singen. Charter Singen, habe ich gesagt, das ist gut, dann möchte ich meine Kutte wieder. Ja, ich war zum Beispiel vor 2 Wochen, waren wir in einer Diskothek, zu zweit. Und unser oder mein Erscheinungsbild hat ein paar Leuten gar nicht gefallen. Also die waren sehr entsetzt, sage ich jetzt mal. Die haben gemeint, so, ich bin der Knochenbrecher Nummer 1. Ich bin ein Mensch, ich trinke keinen Alkohol. Und habe Cola getrunken. Und gehe raus und habe mein Glas abgestellt gehabt. Und jetzt hat mir jemand irgendwas ins Glas reingemacht gehabt. Also mich hat's draußen, hat's mich zweimal gedreht. Dann bin ich erstmal im Dreck gelegen. Und der Kumpel hat mich dann heimgefahren und ich habe die ganze Zeit über gekotzt. Und mir war es richtig übel. Ja, und in Freiburg, also in der letzten Zeit, hat sich das gehäuft, dass solche Leute, die so aussehen wie wir, verschwinden. Die verschwinden einfach von der Straße, indem man ihnen irgendwie GHB reinmacht und dann sind die erstmal weg. So, dann sind die erstmal eine Woche außer Gefecht und dann hüten die sich weiterhin wegzugehen. Ganz einfach, und das will man erreichen, das ist meine Meinung. Das sind Stasi-Methoden. Ganz einfach.